Ja, einen schönen guten Morgen. Herzlichen Dank für die nette Begrüßung, für die Einladung. Ich freue mich, hier bei Ihnen zu sein. Nach verschiedenen Anläufen, endlich hat's geklappt. Jawohl, Thomas und ich, wir waren immer wieder mal im E-Mail-Verkehr und ich war halt immer wieder viel unterwegs und auch aus privaten Gründen war ich dann immer wieder mal verhindert, aber ich bin immer wieder gerne hier bei Ihnen. Vielen Dank da auch für alle Verbundenheit. Ich nehme mir mal die Freiheit, ganz kurz noch auf den Büchertisch hinzuweisen, weil ich einige Bücher mitgebracht habe. Und vor 2 Wochen ist in einem Hamburger Verlag ein neues Buch von mir rausgekommen, Jesus und das jüdische Leben. Da dokumentiere ich, wie das Judentum zur Zeit des Neuen Testamentes aussah, welche Relevanz das auch letztendlich in den Aussagen Jesu hat. Zum Beispiel in der Bergpredigt, wer dich auf die rechte Wange schlägt, dem halte auch die linke. Jo, waren die damals alle Linkshänder? Oder wie ist das zu verstehen? Ja? Oder was suchen die Palmzweige am Passafest beim Einzug in Jerusalem, wo es doch das Laubhüttenfest war? Also vieles, was man mit jüdischen Augen und Ohren liest, was sofort auffällt. Ja, es ist ungefähr so, wie wenn Sie zu Weihnachten Ostereier an den Weihnachtsbaum hängen. Das ist so ein Sakrileg beim Einzug Jesu in Jerusalem gewesen. Was aber, weil das Judentum nicht mehr so bekannt ist, nicht sofort auffällt. Und da bin ich mal so dem auf die Spur gegangen. Und da ist vor 2 Wochen dieses Buch rausgekommen. Und es soll eine Anregung sein, über viele, viele neutestamentliche Stellen einmal ganz neu nachzudenken. Und wiederum ein anderes Buch über das jetzige Israel. Wir haben gerade miteinander gesprochen. Du warst in Israel, zum Beispiel das Israel-ABC. Du warst in Caesarea gewesen, die kaiserliche. Welche Bedeutung hatte Caesarea? Ja. Und welche Bedeutung hat Jerusalem? Was bedeutet eigentlich die Flagge Israels und dergleichen? Und auch das eine Fundgrube, um vieles im Neuen Testament besser zu verstehen. Und ein anderes, hier habe ich alle Verheißungen, die es im Alten Testament auf Jesus gibt, die messianischen Verheißungen, einmal zusammengefasst, dass sie in der Lage sind, das Leben, Wirken, Sterben, Auferstehen und auch die Wiederkunft Jesu ohne Neues Testament einmal dem nachzugehen, weil alles ist im Alten Testament vorhanden. Und manchmal ist die deutsche Übersetzung nicht immer hilfreich. Und von daher tue ich hier mancherlei Dinge auch vom Hebräischen dokumentieren. Und es soll ein Studienheft sein, wo auch die Propheten dargestellt werden, 16 Propheten. Und da ist auch mal interessant, waren die verheiratet? Was haben die Frauen gemacht? Jesaja zum Beispiel, seine Kinder, was haben die denn gemacht? Ja. Und da bin ich dem mal auf die Spur gegangen. Also es sind verschiedene Bücher, schauen sich da um. Und wenn ich nichts mehr mitnehmen muss, dann fährt das Auto schneller. Ja, den Fokus Israel, den neuen, nehmen Sie auch mit, gerade für Ihre Gebetsgemeinschaften. Ein paar Kalender, Restexemplare habe ich auch noch. Wäre schade, wenn sie in Altpapier kommen. Die helfen dann auch, die Bibel lesen, wie sie in der Synagoge sind. An jedem Wochenende, an jedem Schabbat wird ja Mose gelesen. Und weltweit ist das einheitlich. Und das hilft dann, dem einmal nachzugehen. Und hier sehen Sie das Thema, die Treue Gottes. Und wenn wir uns die 2000-jährige Kirchengeschichte anschauen, dann ist das schon ein Wunder, dass es Gemeinde Jesu gibt. Ein Wunder. Trotz aller Verfolgung, ich bin ja öfters auch in Osteuropa und wenn ich da sehe, wir wissen es noch, in der UdSSR, wie da Gemeinde Jesu verfolgt wurde seit Stalins Zeiten, es war grauenhaft gewesen. Und heute, egal wo man schaut, ja in Moldawien, in der Ukraine, in Weißrussland und so weiter, die Gemeinden, ich will nicht sagen unbedingt, dass sie explodieren, aber sie sind da, sie sind präsent. Und manch ein Kommunist würde sich heute im Grab umdrehen. Und wenn ich wiederum sehe, Israel auch in seiner Geschichte, auch das ist ja nicht allein 2000 Jahre, sondern 3.500 Jahre. Und dann ist es heute noch ein Wunder, dass Juden hier existieren. Und wir haben eben hier im Römerbrief es gelesen, die Treue Gottes, eben gerade auch, weil Israel die Bundesschlüsse bekommen hat, wie in Römer 9, wie du es gerade gelesen hast. Ja, Gott hat mit Israel die Bundesschlüsse gemacht, und in diese Bundesschlüsse hinein gehört auch die Gemeinde Jesu nach Jeremia 31. Und das ist insofern interessant, und ich möchte sie einmal hineinnehmen in eine fast ja real politische und doch prophetische Erfüllung. Hier haben Sie die originale Jerusalem Post, der Vorläufer der Jerusalem Post heute, und hier haben Sie dann David Ben-Gurion, das ist der Staatsgründer Israels gewesen, David Ben-Gurion. Und hier steht dann auf Englisch, ja, der Staat Israel ist geboren. Und hier schreibt er bei der Proklamation, bei der Ausrufung des Staates, dass er die Hand zum Frieden gegenüber den Nachbarvölkern ausstreckt. Die Sehnsucht nach Frieden war da. Und wenn wir uns vergegenwärtigen, es waren 600.000 Menschen, wir kommen jetzt gerade vom 27. Januar her, unter die Vergegenwärtigung, was hier in Europa auch war, dann ist 3 Jahre nach dem Schrecken hier in Europa, gerade für Bibelleser, als das erschien, ein prophetisches Zeichen gewesen. Und viele wussten, jetzt wird sich hier Gottes Wort in einer Weise erfüllen. Vielleicht erinnern Sie sich noch von Ihren Eltern, sofern Sie da auch im gläubigen Elternhaus aufgewachsen sind und sich mit dieser Thematik beschäftigt haben. Religiöse und orthodoxe Juden wussten das auch, die sich hier an den Aussagen eben des Alten Testamentes festgehalten haben, und es war revolutionär. Viele wussten, in der Gründung des Staates geschieht ein prophetisches Zeichen. Geschieht etwas, was rational nicht erklärbar ist. 3 Jahre nach der Shoah, dem Auschwitz, 2000 Jahre fast Diaspora, überall letztendlich Anstrengungen gewesen, das jüdische Volk nicht nur zu dezimieren, sondern letztlich auch zu vernichten. Und da können wir es nur mit geistlichen Dingen erklären, dass heute hier vor unseren Augen, und damit möchte ich keine Glorifizierung vornehmen, aber sich eine Wirklichkeit erfüllt, die prophetisch angekündigt wurde. Und daher möchte ich sehr ermutigen, Vertrauen gegenüber Gottes Zusagen zu haben. Wir haben gerade von den Krankheiten gehört, ja. Wir leben oder wir sterben, wir sind in der Hand des Herrn. Ob wir leben oder sterben, wir gehören, wir sind in der Hand des Herrn. Und wie hier das ein sichtbares Zeichen ist, sind auch die anderen Aussagen der Schrift über unser Leben auch eine Zusage, die wir ernst nehmen dürfen. Und da möchte ich Sie einmal hineinnehmen. Schauen Sie, als 1. Mose 11 Gott hier Terach berufen hat. Terach, der Vater von Abraham. Abraham mit seinen Geschwistern, das war im heutigen Irak. Hier ist das Zweistromland, wo der rote Punkt ist. Und ihr seht hier Ur in Chaldea. Und das Euphrat und Tigris. Und hier in 1. Mose 11 lesen wir, ja, wie Gott zu Terach gesprochen hatte und zu seiner Familie: Mach dich auf. Und er geht los. Er geht los, und ich will das heute übertragen auf die aktuelle staatspolitischen Grenzziehungen hier bei der Landkarte. Schauen Sie, das ist der Irak. Und er geht los hier aus Ur in Chaldea und zieht hoch durch den heutigen Iran, durch Syrien, und geht hier in das türkisch-syrische Grenzgebiet nach Haran. In Haran lesen wir dann in 1. Mose 12, hochinteressant, dass erneut Gott redet. Und wir können das heilsgeschichtlich jetzt nicht mehr alles miteinander im Detail hier besprechen und erörtern, da wäre die Zeit zu kurz. Aber es ist ein Zeichen der Treue Gottes. ein Zeichen der Treue Gottes, wie hier er Menschen beruft, damit sein Plan in Erfüllung geht. Und so sind auch wir Menschen, Sie und ich, jeder auf seine Weise, Erfüllungsgehilfen der Prophetien Gottes, damit wir einander ein Segen sind, ein Licht auch hier in unserer Umwelt. Und 1. Mose 12, der Herr sprach zu Abraham, geh aus deinem Vaterland, von deiner Verwandtschaft, aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Ich will dich zum großen Volk machen, ich will dich segnen, ich will dir einen großen Namen machen. Hochinteressant, du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen in dir. Bis hier nach Niedersachsen, nach Schneverdingen sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Und mal Hand aufs Herz, wer sich mit der biblischen Geschichte beschäftigt, insbesondere von Kapitel 3 bis Kapitel 10, der würde sich doch sagen, na, also mit den Leuten will ich doch nichts mehr zu tun haben. Ja, es ist eine Degenerierung der Menschheit. Eine Generierung, ja, wo nicht allein Sodom und Gomorra der Höhepunkt war, sondern der Götzendienst, die Anmaßung des Menschen, noch mehr, noch höher zu sein als Gott. Und da hinein, hier von Ur in Chaldea geht's dann hoch durch das Zweistromland nach Haran, also über den Irak, über den Iran, über Syrien an das türkisch-syrische Grenzgebiet nach Haran. Und dann geht er von Haran hier an der türkischen Grenze entlang, hier runter über den Libanon, das heutige Libanon. Und Abraham geht dann hier runter nach dem, was heute Eretz Israel ist. Übrigens bis zum heutigen Tage der einzige Pilgerweg, um hier das heutige Saudi-Arabien, diese Wüste kann nicht durchquert werden. Das sind jahrtausendalte Pilger- und Handelswege, die man hier entlang durch das Zweistromland und dann hier durch den Jordangraben gehen muss. Andere Wege gibt es nicht. Also insofern bis zum heutigen Tage gehen die Beduinen diesen Weg. Aber interessant, ich werde dich segnen, in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter. Und dann wissen wir, über den Weg von Abraham, über den Weg von Isaak, seinem Sohn, dann Jakob, die 12 Söhne, ist das Volk Israel entstanden und sie sind dann tatsächlich hier nach Israel gegangen. Hier ist die Wüste Timna, runter an der ägyptischen Grenze. Hier ist der originale Weg, wo Israel durchgezogen ist. Bei meinen Reisegruppen, wir machen manchmal auch Wüstentouren, eine Woche, Wanderungen, 10 Tage. Und das ist dann schon interessant. Ja, Israel war 40 Tage dort, ja, 40 Jahre. Ja. Also ich bin manchmal überrascht, ja, da gibt es dann Teilnehmer bei der Gruppe, die murren schon nach 2 Stunden. Ja. Ja. Die lebensfeindliche Umgebung, die die Wüste hat, das Leben in extremsten Situationen, wo eine halbe Stunde entscheiden kann, ob man am Leben bleibt oder nicht, weil der Körper dehydriert, wenn man zu wenig Wasser getrunken hat. Denken Sie da an neugeborene Kinder, an junge Menschen. Also wir müssen in vielen, vielen Bereichen demütiger werden im Blick beim Lesen der Bibel, im Blick auf die Geschichte Israels. Denn da zeigt sich etwas, was hier auch an Prophetien Gottes sich mit Israel erfüllt hat. Und in dieser lebensfeindlichen Umgebung, durch die Timna-Wüste und von dort bis hoch nach Jerusalem, bauen sie das Zelt der Begegnung. Und das war der erste Ort, den der Mensch wieder als Begegnungsstätte mit dem lebendigen Gott hatte, seitdem er das Paradies verloren hat. Hochinteressant. Inmitten dieser lebensfeindlichen Umgebung bauen sie das Zelt der Begegnung oder wie Luther sagt, Stiftszelt. Und da erinnert Luther an die Stiftung, an den Bundesschluss. Ja. Und Gott schenkt dem Menschen eine Möglichkeit der Gemeinschaft. Und das hier schon vorprogrammiert, eben über den Weg der Versöhnung. So sah die Bundeslade aus. Und diese Bundeslade war das Herzstück in der Stiftshütte gewesen und später auch im Tempel. Und es ist hochinteressant, diese Bundeslade hier, die Cherubim, die Bauanweisung sehen Sie hier in 2. Mose 25, die Cherubim, hier dieser Deckel, auf Hebräisch eigentlich der Sühnedeckel, die Kaporot, da kommt das Wort Kippa her, die Bedeckung, ich bedecke mich mit der Gnade Gottes. Da kommt das eigentlich her. Und exakt dieses Wort wird verwendet in Hebräer 2 und in Hebräer 4. Jesus, die Bedeckung unserer Sünde, oder Jesus, unser Sühnedeckel. Ja. Das heißt, hier ist der Priester einmal im Jahr hineingegangen, hat das Blut eines Tieres dorthin gespritzt und hat dem Volk dann Vergebung mitgeteilt, Absolution, und das war die Demonstration Gottes, um dem Volk deutlich zu machen, ihr seid in Sünde und nur über den Weg der Vergebung ist Gemeinschaft mit mir möglich. Und das hat sich insofern nirgends geändert, weder im Alten noch im Neuen Testament, und ist bis zum heutigen Tage gültig. Daher rufen wir ja, ja, lass dich versöhnen mit Gott. Oder die Bekenntnislieder, die wir eben gehört und gesungen haben. Ja, lass dich versöhnen mit Gott. Und auch später, als dann der Tempel war, so sah der Tempel aus in der Zeit Jesu. Ein monumentales, das größte religiöse Bauwerk dieser Erde. Es gab kein größeres. Matthäus 24, die Jünger sind mit dem Herrn rausgegangen, und wir können von ausgehen, dass Jesus auch als 12-jähriger Junge, das sind die sogenannten Hallen Salomos, ja, das sind die Hulda Gates, als ihr auf dem Ölberg wart, habt ihr in der Regel auf diese Ecke hingeschaut. Das ist der Garten Gethsemane, hier oben ist der Ölberg, ja, hier spielt sich die Hanna ab, die 84-jährige Evangelistin, Lukas 2, ja, und hier in diesem Bereich eben war der Herr Jesus, das ist das Allerheiligtum, und da war auch die Bundeslade, wo dann der Herr rein, der hohe Priester reingegangen ist. Matthäus 24, meinst du, dass hier ein Stein auf den anderen bleiben kann? Nein. Prophetisch sieht er voraus, dass dieses gewaltige Heiligtum eines Tages zerstört wird. Unvorstellbar. Jerusalem heute ist quasi eine Schutzschicht der Menschheitsgeschichte, 17 Mal zerstört worden. Und das heutige Jerusalem ist die 18. Stätte. Unvorstellbar. Und die Propheten sagen, dass eines Tages wieder alle Völker vereint sein werden im Kampf gegen Jerusalem. Und seit 2017 mit der Anerkennung der Jerusalem als Hauptstadt Israels, da ist die Zündschnur gelegt für weitere Erfüllungen von Prophetien. Und insofern leben wir in einer sehr dynamischen Zeit. Und ich möchte Sie ermutigen hier, dass wir ganz neu Entdeckungen in der Schrift machen und so auch Orientierung und Geborgenheit in unserem lebendigen Herrn finden. Ich sage immer, Jerusalem, die Stadt des lebendigen Gottes. So sieht es heute aus, dass der Ölberg, hier diese Mauern auf den Fundamenten der alten Mauer, das ist die alte biblische Stadt Davids, das ursprüngliche Zion. Ja. Hier die Al-Aqsa-Moschee, die ursprünglich die Santa Maria-Kirche der byzantinischen Christen waren. Und hier sagt der Herr, Apostelgeschichte 1, er wird wiederkommen, wie er aufgefahren ist, hier, ja, auf dem Ölberg. So sagt es. Zacharja 14 genauso. Das heißt, das, was wir heute erleben, im Blick auf die Anstrengungen, um in irgendeiner Weise Frieden zu finden, und es ist doch kein Frieden da, das sind alles Vorläufer der Geburtswehen seiner Wiederkunft. So sieht Jerusalem heute aus. Hier wieder der Ölberg, hier die Stadt Davids. dass das Kidron-Tal, wo in biblischer Zeit man bis zum Toten Meer runtergelaufen ist, ja, 880 Meter, also für die Ingenieure unter uns exakt 884 Meter, ja, liegt Jerusalem hoch, das Tote Meer 400 Meter unter Null, 430 Meter unter Null, ja, ja, 1300 Höhenmeter, die bewältigt werden müssen, das bei 40 Grad Hitze, da kommt Freude auf, ja. Ich frage mich, warum hat Gott diese Stadt erwählt? Im Chronikerbuch sagt er, meine Augen sind auf Jerusalem gerichtet und ich werde die Gebete erhören, die an dieser Stelle hier gebetet werden. Dieses Hamburg, Frankfurt, andere Städte oder im Ausland, ja, manche attraktiver. Sand, Staub, Hitze, nervöse Menschen. Und doch, es entspricht dem Ratschluss Gottes. Und vielleicht hängt das auch mit dem Namen zusammen. Jerusalem, Gründung, Stadt des Friedens. Von dort aus wird im tausendjährigen Reich die Friedensherrschaft über diese Erde kommen. Und dann werden Gläubige aus der Gemeinde Jesu und Juden, die da bei seiner Wiederkunft zum Glauben gekommen sind, ihn gemeinsam anbeten. Wunderbar. Und 70 nach Christus hätte das niemand gedacht. Der Titusbogen hier symbolisiert letztendlich nicht nur die Zerstörung exakt am 4. August 70 nach Christus, sondern auch die Deportation der Juden. Über 1 Million, die getötet wurden, und es war aus. Denkt an Psalm 139, an den Wassern zu Babel saßen wir und weinten, wenn wir deine gedachten. 136, ja. Und niemals hätte jemand rational gedacht, dass eines Tages hier Israel wieder entsteht. Aber die, die das Wort festgehalten haben, Christen als auch Juden, die wussten es besser. Und so kommt es hier durch einen deutschen Juden. Ihr wart auch an der Knesset, ja. Drin nicht, hier draußen. Die, das ist das Regierungs... Ah, ja. Die nennt sich Menorah. Menorah, das bedeutet der siebenarmige Leuchter. Und da war die Shechina. Sie symbolisiert die Gegenwart Gottes. Die Gegenwart Gottes. Ein deutscher Jude aus Dortmund, Benno Elkan, ist der Architekt oder der Baumeister dieser Menorah. Er konnte sich vor dem Krieg nach England flüchten. Später hat England hier diese Menorah zum Geschenk gemacht Israels. Und hochinteressant, das Herz, der Stamm, ich mache nochmal zurück, hier in dem Stamm, auf allen 7 Säulen, wird die Geschichte Israels, sowohl die biblische Geschichte als auch die weltweite Geschichte der Juden symbolisiert. Aber das Herz ist hier das Totenfeld in Hesekiel 37. Und da heißt es, ich werde mein Volk sammeln, werde sie in Anführungsstrichen aus den Gräbern herausholen und werde sie zurückführen in ihre in die Heimat der Väter, und dort werden sie mich erkennen. Ich werde ihnen meinen Odem geben und sie sollen leben. Ich werde sie sammeln vom Norden und Westen, Süden und Osten. Und dieses Totenfeld, Hesekiel 37, hatte David Ben-Gurion, der Ausrufer des Staates Israels, auf seinem Schreibtisch gehabt. Das waren Menschen, die anhand der Bibel Visionen hatten, die mit hinein in das politische Alltagsgeschäft darum rangen, Herr, wo sind deine Zusagen auch für uns im Alltag? Wir können das übertragen auf uns. Heute nicht, aber vielleicht morgen, grauer Tag wieder. Dunkel, Regen, Depressionen bahnen sich an. Herr, aber dein Wort, meines Fußes Leuchte, ein Licht auf dem Wege, das halte ich fest. Und wenn ich nichts mehr weiß, aber deine Verheißungen. Und das ist das, was hier Benno Elkan eigentlich deutlich gemacht hat, hier mit der Menorah, was David Ben-Gurion deutlich gemacht hat, inmitten diesem, wir vertrauen deinem Wort. Und du sagst, du wirst Israel sammeln, vom Norden und Westen, Süden und Osten, wirst in das Land der Väter zurückbringen, und plötzlich ist es geschehen. Und exakt da hinein müssen auch hier von Römer 9, was Stefan gelesen hat, müssen wir die Bundesschlüsse verstehen. Römer 9 nach dem jüdischen Neuen Testament heißt es, ich spreche die Wahrheit als einer, der dem Messias angehört. Ich lüge nicht und auch mein Gewissen bezeugt, geleitet vom Ruach HaKodesh, eben dem Heiligen Geist. Und jetzt, sie wurden zu Gottes Kindern gemacht und die Schechina, eben die Gegenwart Gottes, war unter ihnen. Mit ihnen wurde der Bund geschlossen und das ist das Zentrum, der Bundesschluss. Wie Luther dann sagte, ja, ihnen gehört die Kindschaft, die Herrlichkeit, die Bundesschlüsse. Und wenn ihr in den Synagogengottesdienst, vielleicht auch hier mal nach Hamburg geht, ja, auch wenn ihr die hebräischen Gebete nicht versteht, vorausgesetzt, ihr könnt kein Hebräisch, aber ein Wort werdet ihr verstehen. Adonai El Yeshuati. Adonai steht für Gott, El Yeshuati steht in der modernen Übersetzung mein Retter. Aber das ist das hebräische Wort für Yeshua. Ja, Yeshua, mein Retter. Und er wird an jedem Schabbat angebetet. An jedem Schabbat. Ja, unbewusst für viele noch. Aber eines Tages wird die volle Erkenntnis da sein, jawohl, er ist da und wir dürfen uns freuen. Und so waren Christen immer an der Seite Israels. Warum? Weil sie das prophetische Wort ernst genommen haben. Hier, August Hermann Franke hat in Hamburg studiert, Orientalistik übrigens, der Gründer des größten Waisenhauses in Halle. Der Gründer auch der Realschule, der Realienschule, ein frommer Mann. Und er hatte vorbehaltlos Gottes Wort vertraut. Und er hat in seinen Büchern schon deutlich gemacht, jawohl, eines Tages wird Israel wieder zurückkommen ins Land der Väter, weil Gottes Wort es so verheißt. Die Bundesschlüsse sagen es aus. Und so gab es auch andere Christen, wie hier zum Beispiel Heinrich Jung Stilling. Er ist der Erfinder der grünen Star-Operation. In Hamburg-Blankenese gibt es jetzt eine Augenklinik. Da geht man morgens rein, wenn man eine Star-Operation benötigt und kann 2 Stunden später wieder nach Hause gehen. Er ist der Erfinder. Er war der weltberühmteste Augenarzt seiner Zeit. Achtet darauf, 1740 unten im Siegerland geboren, ja. Oh, ja, Siegerländer. Es gibt jetzt noch das Jung-Stilling-Krankenhaus in Siegen-Eiserfeld. Ah, okay, ja. Hier auch, hier oben? Ja. Und ich war in Hilchenbach, wo er zu Hause war. Ja, habe ich mit dem Ortsvorsteher dann mal gesprochen. Der hat mich dann in das Archiv vom Jung-Stilling gebracht gehabt. Ja, und da habe ich die Originalwerke gesehen, Heimweh nach Zion. Ein zweibändiges Werk und da beschreibt er detailliert, nur anhand der Bibel, ja, wie Israel gesammelt wird und achtet, 1740 geboren, 1817, ja, unvorstellbar. Da gab es noch nicht mal den Zionismus, die politische Umsetzung, ja. Aber als Christ wusste er, das Wort ist ein Licht und wir halten daran fest. Auch wenn wir rechts und links nicht sehen, aber es sind die Zusagen des göttlichen Wortes. Und so sagt er, die Berufung Israels zum auserwählten Volk entsprach dem Bundesschluss, den der Allmächtige mit Abraham gemacht hat. Und wiederum, die Sammlung Israels entspricht ebenso dem Bundesschluss. Insofern ist es von prophetischer Bedeutung und ich denke, hier können wir uns auch als Christen dem anschließen und festhalten, jawohl, die heutige weltweite Sammlung, sie ist öfters angekündigt. Insofern, es gibt verschiedene Gründe, warum wir sagen können, auch heute, der Staat Israels ist von prophetischer Bedeutung. Paulus sagt in Römer 11, Gott hat sein Volk nicht verstoßen. Und was wir heute politisch oder auch auf anderer Ebene erleben, sind die Geburtswehen seiner Wiederkunft. Mit all dem, was auch an wachsendem Antisemitismus weltweit und neu wieder auch in Deutschland zu tun hat. Wir erleben die Geburtswehen seiner Wiederkunft. Insofern tun wir gut daran zu wissen, jawohl, Der Kampf um Jerusalem, er wird zunehmend in das finale Ende gehen. Hier lassen sich die Menschen beerdigen nach Zacharja 14. Der Messias kommt auf dem Ölberg wieder. Apostelgeschichte 1, er wird auf dem Ölberg wieder erscheinen. Hier der Garten Gethsemane und hier das goldene Tor, wo es im Hesekiel heißt, 44, die Herrlichkeit des Messias ist einmal dorthin durchgegangen. Und das Tor wird verschlossen bleiben, bis erneut die Herrlichkeit Gottes dort hindurchzieht. So haben wir bis hinein in die Architektur mancherlei Hinweise, die vom prophetischen Wort hochinteressant sind. Aber Israel selbst bleibt ein Zeichen des Ärgernisses. Und auf der anderen Seite, wir erleben, wie auch die Gemeinde Jesu ein Zeichen des Ärgernisses ist. Wie zunehmend weltweit die Gemeinde Jesu verfolgt wird, wie zunehmend hier auch der Widersacher sich aufgemacht hat, um Gemeinde Jesu weltweit nicht nur zu dezimieren, sondern letztendlich der Versuch, hier die Gemeinde zu zerstören. Und da dürfen wir auch das prophetische Wort festhalten, die Pforte der Hölle können auch da die Gemeinde nicht zerstören. Und gerade im Blick auf die messianische Bewegung, da gilt das, was im Epheserbrief heißt, Juden und Nichtjuden im Glauben an Jesus sind eine Einheit. Und gerade messianische Juden, die gläubig geworden sind, erfüllen das prophetische Wort, dass er seinen Odem in sie gegeben hat. Und heute ist die messianische Bewegung am Wachsen, wie noch nie am Wachsen, vielleicht seit den Tagen der Apostelgeschichte oder im ersten Jahrhundert. Wir hatten jetzt gerade in Berlin, auch in Deutschland, ist die messianische Bewegung entstanden. In Berlin hatten wir jetzt ein Leitertreffen gehabt, wo aus ganz Deutschland verschiedenste Leiter zusammengekommen sind. Ein Wunder vor unseren Augen, wo es bis in die 90er Jahre kaum deutschsprachige oder andere Juden gibt, die an Jesus gläubig waren. Und jetzt fast 40 Gemeinden in Deutschland. 2 Bibelschulen, Akademien konnten gegründet werden. In der Ukraine ebenso, ja, hochinteressant. In Israel sowieso mehr als 130 Gemeinden, die entstanden sind. Ebenso auch viele diakonische Projekte, die entstanden sind. Theologische Einrichtungen bis hin, dass man jetzt sogar in Verbindung mit der Hebräischen Universität in messianischer Theologie seinen Abschluss machen kann. Ja. Und das sind ganz neue Entwicklungen, die vor ein paar Jahren noch nicht denkbar waren. Jetzt ist in Tiberias sogar der Leiter einer messianischen Gemeinde, vielleicht kennen Sie ihn, Daniel Jachow, erst zum Ehrenbürger Tiberias erklärt worden. Wäre noch vor 10 Jahren undenkbar, aber man hat erkannt, wie sehr hier die Leistungen auch innerhalb der messianischen Bewegung geschätzt werden. Und so auch Netanyahu hat Christen als die engsten Freunde Israels bezeichnet, was kaum bekannt ist. Einmal im Monat gibt es eine Bibelgruppe von, ja, ist hochinteressant, ja, die engsten Freunde. Und das zeigt sich tatsächlich in der gegenwärtigen Situation, dass evangelikale Christen Amerikas, auch Europas, am engsten an der Seite Israels stehen und dass sie die Fürsprecher sind und versuchen, Hilfestellung zu geben. Und Netanyahu, einmal im Monat trifft er sich zum Bibelkreis mit Gläubigen aus den Juden und aus den Christen, um sich auch da im Blick auf das Wort Gottes zu informieren. Und so gibt es viele, viele Aufbrüche und wir dürfen gespannt sein, was noch kommen wird. Eines dürfen wir festhalten, der Bundesschluss, wie er in Römer 9 formuliert ist, er wird sich erfüllen, auch mit unserem Leben. Und insofern haben Sie Mut im Blick auf die vorliegende Woche und wollen wir miteinander im Gebet da auch wirklich vereint sein und die Anliegen vor Gott bringen, die da auch auf unsere Herzen sind. Amen.